أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad Salihin. Heute nehmen wir inshallah barakallahu fikum oder fangen wir an mit Buch des Reisens, Kitabu Adabi Safar. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. الحديث رواه أبو داود والترمذي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا يوم الخميس، والبكور أمران في مسألة السفر. السفر مفارقة الوطن، مفارقة الوطن، وهو أن يخرج الإنسان من وطنه إلى وطن آخر. وسمي سفرا لأنه من الإسفار، أي الخروج والظهور. فيقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهرهم. ولذلك بارك الله فيكم، كان عمر رضي الله عليه إذا زكى رجلا شخصا قال له: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ فإذا قال لا، فيقول: إذن أنت ما تعرفه. والسفر بارك الله فيكم ينبغي أن يكون في الأوقات الأسهل للإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس، وربما خرج غير يوم الخميس. مثلا في حجة الوداع سافر النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت، ولكنه كان غالبا يسافر صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، كما في غزوة تبوك، وكان يحب أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب لماذا يوم الخميس بالذات كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وأما حديث صخر ابن وداع الغامدي قال: اللهم بارك لأمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في أول النهار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش في أول النهار؟ لأنه مستقبل الإنسان، يستقبل فيه العمل ويستقبل فيه يومه، وهذا أمر مشاهد. فلذلك كان صخر يبعث بتجارته أول النهار، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثرى، يعني صار ثري وكثر ماله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بوخ this risings Regeln oder hier sagt man Etikette des Reisens. Barakallahu fikum, zwar Kapitel 166, das Reisen am Donnerstag und der Vorzug des Reisens am frühen Morgen. Ka'b ibn Malik, radhiyallahu anhu, berichtete, der Prophet sallam, brach zu Tabuk Feldzug an einem Donnerstag auf, denn er bevorzugte die Donnerstage zum Reisen. In der Version von al-Bukhari und Muslim steht auch, selten brach der Gesandte Allahs an einem anderen Tag als dem Donnerstag auf. Sakhr ibn Wada'ah al-Ghamidi, der Sahabi, der Gefährte vom Propheten, sagte, der Gesandte Allah hat gebetet, O Allah, mach den frühen Morgen segenreich für meine Gemeinde. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Und wenn er eine Kompanie oder Armee zu einem Kriegszug aussandte, ließ er sie am frühen Morgen aufbrechen. Dieser Gefährte, Sachar, war Händler, der seine Geschäfte am frühen Morgen zu erledigen pflegte. So wurde er reich und sein Vermögen wuchs. Das Hadith ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Barakallahu fikum, sagt Allah, für uns, was bedeutet Reise? Reise bedeutet auf Arabisch Safar. As-Safar, barakallahu fikum, im Arabischen, kommt von etwas, das gezeigt wird. Das wird etwas, was gezeigt wird. Oder etwas, was klar wird. Dies nennt man Safar. Und das Safar kommt, barakallahu fikum, von Platzwechsel. Das bedeutet, man Ortwechsel. Man fährt von Ort oder man wechselt den Ort von Platz zu Platz. Und hier, man sagt ja, wenn man Safar hat, wenn man reist, oder wenn man auf der Reihe reist, dann zeigt man sein wahres Gesicht, oder sage ich jetzt, man zeigt seine wahren Eigenschaften auf der Reise. Deshalb Umar ibn Khattab, als jemand vor ihm einen anderen lobte, Umar fragte, der Lobende, warst du mit ihm auf der Reise? Hast du mit ihm gehandelt? Wenn die Person antwortet nein, dann sagt der Umar zu dieser Person, dann du kennst diese Person nicht. Warum? Weil wenn man auf der Reise ist, die Reise ist schwer. Und bei Schwierigkeiten, man zeigt sich richtig, wie man ist, wie man sich verhält, wie man Geduld zeigt und so weiter. Und die Reise, barakallahu fikum, ist natürlich nicht leicht für die Leute, weil das wirklich mit viel Anstrengung ist. Heutzutage natürlich, man fährt mit Auto oder man fliegt mit Flugzeug, das ist leicht. Aber früher, die Leute sind gelaufen oder auf Kamele. Das wird heute, was wir innerhalb 3 Stunden oder 2 Stunden machen mit Auto, die haben dafür eine Woche gebraucht. Und das war für sie sehr schwer in der Hitze und so weiter. Aber der Prophet hat immer gemocht, am Donnerstag zu reisen. Warum genau am Donnerstag? Allahu Alam. Ja, ich weiß, es gibt keine klare Begründung dafür. Aber der Prophet hat das so gemocht. Und deshalb Tabuk. Tabuk fällt zu Barakallahu fikum. Tabuk ist im Norden. Ist Norden, nördlich von Medina. Und das war im Sommer. Das war sehr heiß. Und die Leute haben gewartet auf ihre Ernte und der Prophet sagte, wir marschieren. Und deshalb war das war sehr schwer, diese Tabuk. Und der Prophet brach auf Salatu Rabbi Sallamu Alaihi am frühen Morgen, das war Donnerstag. Und der Prophet hat das immer so gemacht. Und dann kommt die Überlieferung von Sakhr ibn Wada' al-Ghamidi. Er sagte, der Prophet hat Allah darum gebeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese frühen Morgenstunden für seine Umma segnet. Das wird, wenn du frühen Morgen was machen willst, dann wird das gesegnet. Und das ist auch eine Barakallahu fikum, eine Anweisung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für uns, dass wir nicht so viel schlafen und dass wir früh aufstehen und dass wir zu unserer Arbeit gehen, wie Sachar genau das gemacht hat, indem er seinen Handel immer am frühen Morgen abgeschlossen hat und er hat seine Karawanen am frühen Morgen geschickt und er hat gekauft und sowas alles am frühen Morgen. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Handel gesegnet und er war ein reicher Mann geworden. Und deshalb, das ist sehr wichtig, das zu verstehen, Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu hat die Kriegszüge, hat immer am frühen Morgen geschickt. Er selber am frühen Morgen hatte das Donnerstag immer, ist er auf der Reise gegangen. Natürlich, der hat auch, sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch, sallallahu alaihi wa sallam, an anderen Tagen die Reise vorgenommen. Zum Beispiel zu Abschiedpredigt war das am Samstag. Oder an anderen Tagen auch. Aber allgemein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, oh Allah, mache den frühen Morgen segenreich für meine Umma. Deshalb, das ist falsch, was einige Leute machen, dass sie die ganze Nacht wach bleiben und den ganzen Tag schlafen. Und dann wollen sie Segen von Allah subhanahu wa ta'ala haben. Das ist ein großer Fehler. Man sollte in der Nacht schlafen und am Tag arbeiten oder etwas tun. Und wenn das früh morgen ist, dann barakallahu fikum, dann ist das gesegneter. Und subhanallah, heutzutage merkt man und sieht man, dass die Muslime in der Nacht wach sind und am Tag schlafen. Und die fangen nicht an am frühen Morgen mit ihrer Arbeit, sondern die fangen an, wala hawla wala quwwata illa billah, immer Nachmittag und so weiter. Möge Allah uns bewahren. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط. أي أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السهر، لأنه ربما يصاب بمرض أو إغماء أو يتسلط عليه أحد. أما أن يكون في خطوط عامرة، يعني خطوط سير عامرة مثل اليوم، فهذا لا بأس به، لأنه لا يكاد أن تنقضي دقيقة أو دقيقتين أو خمسة إلا يمر أحد، فلو صار شيء فالناس تستطيع أن تساعده. ولكن الأفضل للمسلم أنه بارك الله فيكم إذا سافر أن يكون معه أكثر من واحد حتى ما يكون لوحده. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هذا الزجر، يعني أن الإنسان أو هنا الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هذا من باب الإرشاد لما يخاف على الواحد من الوحشة، وليس بحرام، وليس بحرام. يعني هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسافر وحده شيطان، والذي يسافر وليس معه سوى واحد شيطانان والثلاثة ركب. هذا لا يعني أنهم من الشياطين، بل هم ركب مستقل. وهذا من الحذر والتنفير، فلذلك يستطيع الإنسان يسافر لوحده أو يسافر معه واحد آخر أو اثنان أو إلى غير ذلك. والقصد هنا شيطان، شيطانان يعني فيه شر، وليس القصد أنه صاروا شياطين، إنما هذا القصد أنه فيه شر، أن الإنسان إذا سافر لوحده أو سافر معه واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني يؤمرون واحدا منهم يتولى تدبيرهم، يقول: نذهب، نجلس، نفعل نفعل نفعل، حتى ما يكون الأمر فيه فوضى، حتى ما يكون الأمر فيه فوضى. لأنه لو سافر وكل واحد فعل شيء، خلاص ما صارت جماعة في السفر، وإنما صار في خلاف بين الناس. وظاهر الحديث أنهم إذا أمروا أحدهم في السفر وجب عليهم طاعة الأمير، وجب عليهم طاعة الأمير. وأما الحديث الآخر بارك الله فيكم، ففيه مسألة الجماعة ومسألة الألفة في الجماعة، فكلما كان أفضل، كلما كان العدد أكبر وكان في طاعة وكان ما في فوضى، فهذا أفضل. فقال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب جيش قوامه 12000 من قلة. يعني إذا كان من أهل الإيمان وكانوا على قلب رجل واحد، فالله سبحانه وتعالى ينصرهم. مع أنه بارك الله فيكم هذا الحديث يعني ليس محله هذا الباب، هذا الباب ليس محل هذا الحديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Das Reisen in Begleitung und Unterleitung eines gewählten Emir ist wünschenswert. Ibn Umar radhiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sagte: Wenn die Leute wüssten, was ich über das Reisen ohne Begleiter weiß, würde kein Reiter nachts jemals allein reisen. Das ist bei Bukhari. Und Amr ibn Shu'aib von seinem Vater, von seinem Großvater, sagte: Der Gesandte Allah hat gesagt, der reitende Reisende ist ein Teufel. Zwei sind zwei Teufel. Und drei sind Reiterzug. Das war Abu Dawud und Nasa'i. Abu Sa'id und Abu Huraira berichteten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn drei Menschen zu einer Reise aufbrechen, sollten sie einen von ihnen als Emir bestimmen. Ibn Abbas berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die besten Gefährten sind zu viert. Die beste Truppe besteht aus 400 Kämpfern und die beste Armee besteht aus 4000. Und 12.000 werden nie wegen geringer Zahl überwältigt werden. Das Hadith ist bei Abu Dawud und bei At-Tirmidhi. Barakallahu fi. Obwohl diese Überlieferung, die ist ja, sage ich jetzt, die Platzierung ist nicht richtig hier in diesem Kapitel, aber trotzdem, barakallahu fi. Wenn man allein reist, du bist allein in der Wüste oder du bist allein auf der Straße, du weißt nicht, was mit dir passiert. Es kann sein, dass du krank wirst. Es kann sein, dass jemand mit dir Schlechtes tut. Es kann vieles sein, wenn du allein bist. Du hast keinen Helfer. Du hast niemanden, der sich um deine Person kümmert. Und deshalb, man sollte nicht allein reisen. Man sollte auch nicht allein wohnen, sondern man sollte jemanden immer dabei haben. Und diese Anweisung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist keine Verpflichtung. Also du bist nicht verpflichtet unbedingt, oder das ist nicht verboten, allein zu reisen. Aber, barakallahu fikum, das ist hier eine Empfehlung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und eine Warnung. Eine Empfehlung, dass man nicht allein reist, und eine Warnung, dass man allein ist, weil man nicht weiß, was los ist. Aber heutzutage in unserer Zeit, wenn du zum Beispiel auf einer Autobahn bist oder Landstraße, Du bist. Ich meine, je eine Minute, 2 Minuten gibt es Auto. Das ist nicht, du bist nicht mehr allein wie früher. Deshalb, At-Tabari sagte, diese Anweisung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist keine Verpflichtung. Und diese auch Art, wie der Prophet gesagt hat, wenn du allein bist, dann bist du wie ein Teufel. Wenn zwei, dann zwei Teufel. Wenn drei, dann drei dazu. Hier wie ein Teufel, wie zwei Teufel, das heißt nicht, dass man Teufel geworden ist, sondern das heißt, das ist schlecht. Weil Shaitan in der arabischen Sprache, das ist etwas, was schlecht ist. Das ist schlecht, wenn du allein bist. Und du machst sozusagen wie ein Shaitan, weil der Shaitan allein kommt und der flüstert ein. Und die zwei auch. Aber lieber, dass man in einer Gruppe ist. Und wenn man in einer Gruppe auf der Reise ist, wenn man in einer Gruppe auf der Reise ist, dann sollte man einen Emir haben. Also drei Leute reisen. Da sollte jemand das Sagen haben. Und es scheint hier, dass die Leute verpflichtet sind, ihm Gehorsamkeit zu leisten, damit man kein Chaos auf der Reise hat. Und man merkt das zum Beispiel, wenn du manchmal mit 6, 7 Brüdern auf der Reise bist, zum Beispiel, und einer macht, du gehst allein und du willst weiterfahren, dann musst du auf ihn warten und der andere will was machen und der dritte will schlafen, der vierte will essen, der fünfte will reden, der sechste will schweigen. Deshalb, das wird Chaos, wenn jeder das tut, was er tun will. Und deshalb, damit wir kein Chaos haben, bestimmen wir eine Person, der hat das Sagen und wir leisten Gehorsamkeit auf der Reise. Das geht um Reise. Und dieser Emir ist nicht jetzt einer, der alles machen kann, zum Beispiel der verhängt Strafen und sowas. Nein, aber das ist ja genau. Sondern der ist dafür da, damit das geregelt wird auf der Reise. Und die letzte Überlieferung war, glaube ich, kommt hier in diesem Kapitel. Und zwar, Ibn Abbas sagte, die besten Sahabe sind zu viert, die beste Brigade zu 400 und so weiter. Eigentlich, es geht darum, dass dieses Zusammensein, wenn der Muslim mit seinen Brüdern ist, wenn die alle zusammen sind, sind sie stärker und die sind besser und die sind gesegneter. Und eigentlich, das ist hier falsch platziert, diese Überlieferung, weil das eventuell woanders sein sollte. Das geht hier, Barakallahu fikum, um Reise und es geht hier um einen Emir zu bestimmen, wenn man auf der Reise ist. Wie bestimmt man einen Emir? Zum Beispiel, man sagt, Leute, am besten ist, du machst heute unser Emir oder du bist derjenige, der heute. Und wenn die anderen sagen, seid ihr damit zufrieden? Ja. Ja, meistens werden auch die Brüder sagen, ja, ich meine. Ein Bruder wird traurig, aber wir stoppen hier. Wir sind in Italien. Morgen ist auch Unterricht, wir sind alle Barakallahu fikum nach Maghreb-Gebet unserer Zeit. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn man Fragen hat, da kann man hier stellen und die